Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 1. So hat uns Christus also wirklich befreit. Sorgt nun dafür, dass ihr frei bleibt und lasst euch nicht wieder unter das Gesetz versklaven. Gott segne dieses Wort. Frei bleiben. In diesem Bibeltext hier aus dem Galaterbrief lernen wir mehr, was es bedeutet, frei zu bleiben. Genauer gesagt, Freiheit in Christus zu haben und frei in Christus zu bleiben. Und es geht hier darum zu verstehen, dass Paulus in der Galatergemeinde, der Glaubensgemeinde dort zu der Zeit eben, dass Paulus sie warnt, sich nicht aufs Gesetz allein zu verlassen, ja, also das mosaische Gesetz außerhalb von Jesus Christus, ja. Und dieses Thema, das kommt immer wieder und wieder in Paulus' Briefen, denn es bestand immer die Gefahr, dass Leute einen Kompromiss eingehen, ja, dass Leute sich von Jesus Christus abwenden und versuchen, Dinge, ihr Leben und Entscheidungen und alles andere in eigener Kraft zu tun. Und das funktioniert nicht. Und das ist eben das ist nicht Freiheit in Christus, sondern das ist bedeutet das Gesetz, im Gesetz versklavt zu sein, also Sklaven des Gesetzes zu sein. Und wir tun eben auch heute gut daran, als wir, die wir Jesus Christus folgen, als Christen, dass wir frei bleiben dass wir verstehen, dass unsere Identität in Jesus Christus ist, in unserer persönlichen Beziehung mit ihm als reuiger Sünder und dass uns Jesus hilft, frei zu bleiben durch den Heiligen Geist, wie er uns in unser Herz spricht, ja? Also von Jesus Herz zu unseren Herzen. Und das bedeutet eben Freiheit in Christus. Und wir tun gut daran, eben zu verstehen, dass diese Freiheit, die wir in Christus haben, dass wir diese nicht kompromittieren, dass wir nicht irgendwie der Welt folgen oder was die Welt für richtig hält und erklärt eben die Falschheit und die falschen Versprechen der Welt, dass wir denen nicht folgen, ja, und somit eben keinen Kompromiss eingehen und in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus gestärkt bleiben und wachsen können. Ja, darauf kommt es an. Und das ist eben das, was Freiheit in Christus bedeutet. Und das ist hier sehr gut beschrieben. Geht mal rein in den Galaterbrief. Das sind nicht viele Kapitel, 6 Kapitel insgesamt Galaterbrief im Neuen Testament. Und schaut mal, wie Paulus eben da den Galatern und auch uns hilft zu verstehen, was es bedeutet, in und durch den Heiligen Geist zu leben, also Christus in uns, in unseres Herzen wirken, leben und wirken zu lassen. Darauf kommt es an. Ja, lest das mal durch und das hilft uns zu verstehen, dass eben, wie gesagt, dass Jesus Christus all das bewirkt in und durch uns. Also wir in eigener Kraft können überhaupt nichts ausrichten, außer ohne Christus. Ja, darauf kommt es an. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für dein Wort, für die Freiheit, die wir in dir haben, Freiheit in Christus. Hilf uns, dass wir frei bleiben, dass wir nicht auf uns, auf unsere eigene Stärke verlassen, sondern dass wir dich in unser Herzen wirken lassen und dass du in und durch uns leben und wirken kannst, die wir dir folgen als Christen. Und dass du uns hilfst, all dieses zu verstehen und vor allem in deinem Wort zu bleiben, in Gottes Wort, dein lebendiges Wort, und du uns durch das Wort hilfst, in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen und auch im Gebet, dass wir zu dir kommen und dass wir auch zuhören, dass wir nicht nur sprechen, sondern dass wir beten, aber auch ganz besonders still bleiben und zuhören, wie du uns in unsere Herzen sprichst. Darauf kommt es an. Das ist Freiheit in Christus. Und wir danken dir für all dieses. Und beten dies in deinem Namen. In Jesus Christus Namen beten wir.